Nebenher aber weiß der Mann, der in allen psychagogischen Künsten geschult ist, im geeigneten Augenblicke wie auch jener Engländer mystisch zu kommen. Allerdings in einer Weise das christlich-mystische Empfinden ausnützend und überbietend, dass dabei die schamloseste und frechste Verhöhnung der christlichen Weltanschauung herauskommt. Wer den mystischen Roman Runkels gelesen hat und nicht zwischen den Zeilen die hämische Visage desjenigen zu erschauen vermag, der, was er so überschwänglich darstellt, mit dem höhnischen Ingrimm des wildesten Hasses zu verzerren und zu karikieren sucht, der ist nicht imstande, geistige Werte auf ihren tieferen Sinn zu prüfen und mag sich von derartiger Schwindelmystik weiterhin verdrehen und verblöden lassen. Die bereits genauestens erwähnte und begründete Tatsache, dass Zion die Verwaltung sämtlicher mystischer Bedürfnisse seiner Wirtsvölker in eigene Regie übernommen hat, mag nicht nur durch diese mystischen Bestrebungen von Hochgrad-Freimaurern ihre Bestätigung finden, sondern namentlich dadurch, dass Zions letzte Weisheit gegenüber hartnäckigen und ansonsten weder durch Korruption noch durch Drohungen noch durch körperliche Eingriffe von ihrer Bahn abzulenkenden produktiven Köpfen als letztes und sicherstes Mittel die Verabreichung einer tüchtigen Dose Mystik zu praktizieren gewohnt sind. Gerade aber produktive Köpfe arischen Geblütes sind ihrer Uranlage und der übermächtigen fassenden Sehnsucht nach, die so ungestüm über alle irdischen Erreichbarkeiten hinaus langt und verlangt, für eine geschickt zugeführte mystische Geistigkeit außerordentlich empfänglich. Und nicht weniger als drei Dichter und Schriftsteller sind uns bekannt, bei deren Zweien in höchst auffallender Weise unmittelbar auf ein betont arisch fassender Geisteskraft dienendes Werk die verstiegenste, primär fassende Kraft abgewandteste Dichtung auf den Fuß folgte. Sowohl den Roman von Lauritz Bruhn aus dem Geschlechte der Büge als auch Arthur Dinters »Sünde wider das Blut« kennt der Leser unseres Anhanges als zwei Bücher, die man nicht bespricht, die, weil sie Zions Welt zielen, das erste unbewusst durch Uranlage und Geistesstruktur, das zweite bewusst und programmatisch widerstreiten. Aber merkwürdig! Unmittelbar darauf folgen bei beiden Dichtern Werke von absolut mystisch-okkulter Einstellung des Empfindens und Denkens. Sollte das bloßer Zufall sein? Und sollten unsere Allwissenden, die wie Spinnen im Netze auf die geringsten ihnen feindliche Bewegungen lauern, sich auf gefährliche Eindringlinge zu stürzen und ihnen jene mystische Injektion zu verabreichen, die sie als Gegengift gegen fassende und zugreifende Gefahr stets bereithalten, hier nicht im Spiele sein? Man vergesse ja nicht, dass es neben den männlichen auch zahlreiche und bedeutungsvolle Freimaurer weiblichen Geschlechtes gibt, die der guten Sache höchst wichtige, ja unentbehrliche Hilfe leisten. Zwar wissen wir es nicht bestimmt, doch aber wagen wir es aufgrund jenes dritten uns bekannt gewordenen Falles zu behaupten, dass solch gefährliche Geistesmenschen im geeigneten Augenblicke ganz zufälligerweise die Bekanntschaft irgendeiner schönen Frau machen, die ihren erdgebundenen Geist in die geheimnisvollen und zauberhaften Regionen der Astrologie, Geisterbeschwörung, Hellseherei und anderem Überirdischen verführt, was immer aufs Vortrefflichste gelingt, wenn nur die auserwählte zu irdischer Verführung geeignete körperliche Gaben ihrer seelischen Reizen hinzuzufügen in der Lage ist. Namentlich auf den deutschen und nordischen Menschen kann man sich hier ganz und gar verlassen. Liebe und Mystik im Bunde werden den Geist des Umzumodelnden sicherlich in die gewünschten Regionen entschweben lassen, in jene Regionen, wo fassende Geisteskraft verflatternd und sich verflüchtigend unseren Neunmalweisen nicht mehr gefährlich zu werden imstande ist. Und so meinen wir denn, dass die beiden genannten Schriftsteller ihnen selber unbewusst durch derartige oder ähnliche im geeigneten Momente einsetzende Zufälligkeiten ihren gefährlichen Bestrebungen entrückt und auf die richtigen Bahnen sanft und unmerklich hinübergelenkt worden sind. Der dritte Fall aber, der uns bekannt geworden ist, dürfte zwar nicht jene Objektivität besitzen, wie sie der Deutsche liebt, auf dass eine Einsicht in der nötigen unpersönlichen Sachlichkeit erfasst werde, Doch aber schöpfen wir gerade aus der so verwerflichen Subjektivität eigensten Erlebnisses jene visionäre Einsicht in derartige Zusammenhänge, wie sie nun einmal das verachtete subjektive Erlebnis selber stärker und eindringlicher zu vermitteln weiß, denn alle ungeschaute Sachlichkeit. Der dritte Schriftsteller nämlich, an dem Zion als letztes nach so vielen missglückten Einwirkungen seine weibliche Freimaurergarde versuchte, ist der Verfasser dieses Buches, und er glaubt seinen Berufsgenossen, die ja so leicht durch eine ach so seltene und ach so beglückend verständnisinnige Bejahung zu gewinnen wären, keinen besseren Dienst erweisen zu können, als gerade vor jener Weiblichkeit zu warnen, die sich mit bedeutsamem Betonen des tiefen seelischen Einverständnisses und des sich aufgrund der Lektüre eines Buches mit dessen Verfasser anknüpfenden Seelenbundes an einen Schriftsteller heranmacht. Wer aber wäre so frei von Eitelkeit, so wenig empfänglich für das Beglückende solch geistiger Bejahung, dass er, wenn die abkommandierte Dame nur halbwegs seinen Sehnsüchten entspricht, ihr nicht auf Gnade und Ungnade verfallen wäre und sich auf den Flügeln der Liebe nicht in jedes ihr, das heißt genauer Zion, genehme Bereich emportragen ließe? Nach ähnlichem Rezepte aber wird Zion durch das ewig Weibliche, dessen Beruf es ja bekanntlich ist, hinanzuziehen, selbst des gefährlichsten Widersachers Herr, und weiß ihn seinem ursprünglichen Arbeitsfeld so weit zu entführen und zu entfremden, dass dieser wirbelig gewordene Teller für Aufnahme gefährlicher Kosten nicht weiter in Betracht kommt und demnach bald darauf sich selber wieder überlassen bleiben darf. Jedenfalls aber ist es sehr fraglich, ob Lauritz Bruns nach einem Romane »Der unbekannte Gott« oder gar Arthur Dinter nach dem spiritistischen Bekenntnisse »Die Sünde wider den Geist« jemals wieder imstande sein werden, eine Zion missliebige, fassende und zugreifende Geisteskraft zu betätigen.